Hörspielzeit auf NDR 3. Meine Damen und Herren, von Ilse Eichinger wiederholen wir heute Besuch im Pfarrhaus. In dem 1961 vom Norddeutschen Rundfunk urgesendeten Werk verzichtete Ilse Eichinger, die den Hörern damals vor allem durch ihr viel diskutiertes Hörspiel Knöpfe in Erinnerung war, konsequent auf die Eindeutigkeit einer realen Handlung. Und sie entwickelte aus der assoziativen Kraft der Fantasie ein Geflecht von Geschichten, das, ähnlich einem Gedächtnis, Erinnerungen in ihre Bestandteile auflöst und neu zusammenfügt. Zugleich aber auch Bruchstücke grausamer und tödlicher Wirklichkeit fest umschließt und nicht mehr freigibt. Eine eigene poetische Realität entstand, die sich einer an realistischen Handlungsabläufen geschulten Interpretation entzog. Das zeigte nicht nur die erste Inszenierung, sondern auch die eher rat- und verständnislos reagierende Kritik, die sich der Faszination des Textes allerdings auch nicht gänzlich zu entziehen wusste. 1963, zwei Jahre nach der Ursendung, gab der Süddeutsche Rundfunk eine Neuinszenierung dieses Hörspiels in Auftrag, und zwar an den Regisseur Heinz von Kramer. In einem Interview aus Anlass seines 60. Geburtstages im Juli dieses Jahres bekannte von Kramer, dass er heute die Inszenierung von Ilse Eichingers Besuch im Pfarrhaus als den Beginn seiner eigentlichen Hörspielarbeit ansehe. Zum ersten Mal, sicherlich bedingt durch die Eigenart des Textes, habe er hier das Konzept, das seine ganz spätere Hörspielarbeit kennzeichnete, gefunden und umsetzen können. Das Visualisieren des Hörbaren. Das heißt, er habe immer wieder versucht, Bilder entstehen zu lassen aus musikalischen Strukturen, durch musikalische Akzente, durch Rhythmisierung der Dialoge und durch musikalische Sprechweisen. Hören Sie nun diese Interpretation Heinz von Kramers in einer Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks. Besuch im Pfarrhaus. Ein Hörspiel von Ilse Eichinger. Nun, wie war der Sonntag? Denn so ein Tag ist lang für junge Gäste, Verwandte aus der Stadt oder dergleichen. Dergleichen? Und in sehr vielen Pfarrhäusern ist es seit langem üblich, abends zu erzählen. Darum erzählt ihr, Kinder, was habt ihr getan? Von früh an? Weißt du es noch? Wir standen auf und schlichen rasch hinunter. Auf Socken? Und schlüpften in die Schuhe erst im Garten. Und pflanzten dem Pfarrer eine Hecke ums Haus. Mir? Ach ja, ich erinnere mich. Aber das war sehr früh. Da trat der Pfarrer heraus. Was wollt ihr, Kinder? Und so früh am Morgen? Wir haben ihnen ein Halsband ums Haus gelegt. Das soll mir wohl die Bienenstöcke vor den Wölfen schützen. Das soll's. Aber ein schöner Morgen. Wie Wasser. Ich habe mir heute meine Kanone schon hell gerieben. Das Mündungsfeuer. Wollt ihr Kaffee? Wir sollten auch noch zur Frau Bootsverleiherin. Aber auf eine Tasse. Auf eine Tasse? Ja. Kommt jetzt herein. Beim Herrn Pfarrer ist es immer, als ob eingeheizt wäre. Der weiße Ofen. Ihr dürft ihn anrühren, er ist kalt wie Schnee. Und glatt. Lisbeth. Lisbeth. Herr Pfarrer. Kaffee für die jungen Herrschaften. Kaffee. Ich habe euch gerufen, weil ich Angst habe. Angst? Davor, dass unsere Sonne schwarz wird. Ich habe ein Buch gefunden, da steht es drin. Ich habe öfter Angst. Wo ist es? Ein altes Buch. Alt? Ja, ein altes Buch. Hier ist es. Und hier steht das von der Sonne. Wer hätte das gedacht? Und gestern sah ich drei alte Schwestern auf der Straße streiten und konnte sie nicht trennen. Da hätte ich mir's denken können. Und heute? Heute Morgen fiel mir das Buch in die Hände, durch Zufall. So wie man manchmal ein Band von der Stellage nimmt mit Sonetten. Oder mit den schwedischen Sagen. Ja, die sind gut. Aber heute fand ich keine Sagen. Nur diesen Band. Er war nach hinten gefallen. Und ich nahm mir nicht einmal die Zeit, den Staub von seinem Rücken zu blasen. Ich schlug ihn auf. Da stand es gleich vor meinen Augen. Weit oben links. Dass unsere Sonne schwarz wird. Einmal. Für allemal. Ich las es und mir begannen die Knie zu zittern. Armer Herr Pfarrer. Die Pelargonien bewegten ihre Blätter im Morgenwind. So weiß ich es für immer. Ich weiß es jetzt für immer. Die Pelargonien bewegten ihre Blätter im Morgenwind. Ich ging dann rasch meine Kanone putzen. Kein Wolf im Wäldchen. Ich dachte, vielleicht ist es gut, dass Pfarrer Bienen haben und kleine, ungeladene Kanonen links am Haus. Mit ihrem Mündungsfeuer. Hier ist der Kaffee. Dann trinkt ihn, Kinder. Und der Herr Pfarrer meint, wenn dann die Sonne schwarz wird, so leuchten doch die Bienen vom Herrn Pfarrer. Vielleicht. Und die Kanone. Der Fluss rauscht da nur mehr. Der Wald wächst zu. Aber dem Pfarrer seine Bienen leuchten. Schmeckt euch der Kuchen? Ja. Wir müssen auch noch zur Frau Bootsverleiherin. Zu meiner alten Freundin. Sie hat ein Krokodil gesehen. Es war grün. Sie will es fangen und in ihren Garten breiten. Für den Herbst. Manchmal glaube ich, sie denkt weiter voraus als ich. Ja, sie denkt weit. Aber es soll Geheimnis bleiben. Ich kenne meine Nachbarin. Es ist auch noch nicht sicher, ob es ein Krokodil war, das sie gesehen hat. Sie schwimmen selten hier im Norden. Natürlich. Aber schön wäre es. Du plauderst alles aus. Und du? Ich vielleicht nicht. Die schwarze Sonne. Herr Pfarrer? Ja. Wenn es mehr Wölfe gäbe? Das darf ich mir nicht wünschen. Wäre es kein Trost? Wenn sie über die Flüsse kämen. Alle Gedanken an die Sonne vergingen schnell. Man müsste Hecken und Drähte richten und in den fernen Höfen die Bauern aufbieten. Wäre es kein Trost, Herr Pfarrer? Sensen und Sicheln. Und in den Sträuchern grüne Augen. Die Frau Bootsverleiherin sagt, grün ist gut für die Augen. Ich weiß nicht, liebe Kinder. Ich weiß es nicht. Herr Pfarrer, Ihre Bienen! Ja, ich komme. Sie schwärmen! Ja, ich komme. Wie hell der Sand ist, den der Herr Pfarrer über seine Dielen gestreut hat. Wie auf frische Tinte. So weit. Wir haben dem Herrn Pfarrer die Hecke um die Bienenstöcke gelegt. Wir haben beim Herrn Pfarrer Kaffee getrunken. Genug von mir. Sollen wir dem Herrn Pfarrer die Wölfe schicken? Vielleicht. Damit das Helle wieder golden wird? Vielleicht. Der helle Sand, von Wolfsfüßen beschmutzt. Aber der Pfarrer meint, er dürfte sich's nicht wünschen. Der Herr Pfarrer meint, es wäre nicht zugelassen. Armer Herr Pfarrer. Mit seiner schwarzen Sonne. Erzählt nur weiter. Was habt ihr noch getan? Über die Wiese, die niemandem gehört. Wir sind dann über die große Wiese zur Bootsverleiherin gegangen. Wir hatten dir's versprochen. Wir haben ihr die Zäune in einen stumpfen Winkel gerückt. Und die Busketten danach gerichtet. Wir haben mir die Fensterrahmen mit Kreide bestrichen. Und den Flock am Fluss. Wir haben mir die Boote gefaltet. Die blauen und die weißen. Sie stand doch schon am Steg. Da seid ihr, Kinder. Es ist spät am Morgen. Wir haben beim Herrn Pfarrer Kaffee getrunken. Und ihm eine Hecke um die Bienenstöcke gepflanzt. Orange, wenn sie erst blüht. Ja, das ist hübsch. Er hat auch schon ein Buch gelesen. Von einer schwarzen Sonne. Mein armer Freund. Ich habe auch gelesen. Ich schließe schlecht. Das Krokodil? Ich saß um 5, noch vor dem Wald. Dort, wo der Fluss die Biegung macht. Es hob den Kopf über das nasse Gras. Die Buchen wippelrauschten über ihm. Die Halme sprühten. Und dann verschwand es wieder. Der Flug sprang auf vor Schreck. Ich schlief gleich weiter. Was sollen wir jetzt tun? Ich wollte bitten, dass ihr mir hier eine Bank ans Ufer stellt. Noch vor die Mauer, damit ich besser danach ausschauen kann. Ich las gerade wieder, dass Grün zu allen Zeiten gut war für die Augen. So will ich dann, wenn's nicht mehr Juni ist, die Büsche weit von mir, wenn ich am Fenster lehne, die Wiesen gelb. Ich will mir dann das Krokodil hier auf den Rasen legen und still betrachten, als etwas Seltenes in unserem hohen Norden. Und meinem Himmel danken. Die Bank war schnell nach vorn getragen, weiß und geschwungen und der Oberteil höher als der untere. Die Frau Bootsverleiherin hat sich gleich draufgesetzt. Da sitzt sich's gut, Kinder. Der Blick ist gerade recht. Wenn ich mir jetzt die Blüten hinterm Fluss betrachte. Was blüht denn dort? Das ist der Löwenzahn. Dann sage ich mir, es ist doch gut, dass wir auf einer Kugel leben. Die Bienen vom Herrn Pfarrer schwärmen. Das tun sie, ja. Sollen wir jetzt das Fernglas holen? Ja, holt es. Und vergesst nicht, meine Zäune zu richten und die Busketten. Nein, nein, nein. Und meine Fenster und den Flock am Fluss. Nein, nein. Und mir die Boote dann zu falten, das Blaue und das Weiße. Nein. Es wird ein heißer Tag. Mein Krokodil träumt vielleicht noch bei der Wiegung ein Wäldchen und springt im Schlaf nach Hasen. Fast glaube ich, es müsste unser hoher Norden den Krokodilen angenehmer sein mit seinen Buchenblättern. Das Wasser perlt, wenn sie springen, und fließt an ihnen ab. Die Flüsse haben hier ganz andere Namen. Und manchmal fällt ein Tannenzapfen von oben rasch herunter. So ist es. Der Sand hat grüne Schatten und trägt sie weiter. Der Kies ist rund geschliffen. Da war es wieder. Da war es. Hier ist das Fernglas, Frau Bootsverleiherin. Jetzt noch die Boote. Die sind rasch gerichtet. So und so. Gut. Wie sie schaukeln. Dürfen wir dann ein Stück hinunterfahren? Aber gebt Acht und weckt mir niemanden. Ja, nehmt es nur, das Blaue. Vorsicht, der Block. Wir davon. Das Krokodil lag auf dem Grund und schlief. Es war schön, darüber hinzufahren. Ganz glatt. So wie ich mir den Michigansee vorstelle. Welchen See? Den Michigansee. Ja, jetzt verstand ich's. Aber von weit her gesehen. Ich habe es verstanden. So fuhren wir hinab. Bis zu dem Denkmal, das auf der Lichtung steht. Von dem Soldaten, der sein Hemd verkehrt dann hatte. Dort ist sonst gar nichts weiter. Wenig Menschen. Nur die alte Fahrstraße führt am Rand vorbei. Wir machten unser Boot fest. Wir erreichten sie bald. Und wie war das mit dem Soldaten, der sein Hemd verkehrt anhatte? Wie war's? Ich erwachte um 5, Herr Hauptmann. Die Früh war schneidend hell. Ich stieg rasch auf den Leuchtturm und sah von oben die Weiden unten liegen. Und Tauchstationen. Die See? War ruhig, Herr Hauptmann. Schafe zur rechten und linken, Festungstrümmer, von Spinnweb überzogen. Die kriegen wir auch noch. Eine Dame stand auf der Heide und fotografierte den Morgen. Ich rief sie an und fragte sie, was sie daran fände. Die Raben, mein Liebe. Die Raben auf den Fellen und in den Sträuchern. Mein Fernglas. All der Glanz. Verkehrt herum. Das ist wahr mit den Raben. Aus der Ferne von der frisch gebauten Straße winkten zwei Kinder. Das waren wir. Wie weit? 2 Meilen ungefähr. Die Jahre weiß ich nicht. Es können gut 28 gewesen sein. Das war zu Beginn welchen Krieges? Des 4. Nein, des 5. Wir wollten bloß ein Stück mitfahren. Im Krieg? Keine Ahnung davon. Es war 2 Tage, ehe er begann. Ein strahlender Tag. Das sind fast immer strahlende Tage. Ich hatte keinen Wagen. So lief ich durch die Dünen und begab mich aufs Wasser. Sie schienen's eilig zu haben. Die Zeit vergeht so langsam, Herr Hauptmann, ehe man füsiliert wird. Wussten Sie's denn schon? Hatten Sie denn überhaupt schon gemerkt, dass Sie Ihr Hemd verkehrt? Die frühe Morgenstunde und die Möglichkeiten der Auslegung? Tarnung? Desertion? Der See war glatt wie sonst nie. Schatten nur auf dem Festland. Die Tore der ungebauten Städte mit den Vögeln darauf, Wächter und Schmiedehäuser und viele Töchter, alle aus den Liedern, die Chöre aus den ungebauten Kirchen und dann das Schlagen der Schatten. Das weiß niemand, wie die Schatten schlagen. Schluss jetzt damit. Schluss. Schluss. Schluss. Aber wo tote Helden sind, bleibt es nicht leicht bei einem. Weiter. Nicht viel weiter davon hörten wir wieder Stimmen. Und wem gehörten sie? Den Fliegern, die vom Himmel fielen. Wieder eine Lichtung und das Brausen der Sträucher ringsherum. Und unsere Schritte, ehe wir uns still verhielten. Horch! Mein Soldbuch schwamm davon, wie sie mich zu der hellen Kirche trugen. Das meine riss im Sturz. Und meins verbrannte. Die verkohlten Reste fielen in ein stilles Land. 2 Frauen versuchten, sie auf eine Mauer zu breiten. Da kam ein Sturm auf. Da drüben, wisst ihr noch, wie er heißt? Wir? Nicht genau. Der Himmel kennt uns. Mein Soldbuch blieb bei mir. Ich heiße Samuel Webson. Meine Verwandten brachten mir Gladiolen und einmal Frühlingsblüten. Sie liefen rasch zum Steinmetz, bestellten ihre Inschrift. Mein Soldbuch fraß ein Hai. Das meine zerrieb sich an der Luft. Und meines fiel als Asche in die Mauerritzen. Der Himmel kennt uns. Aber ich bin der Enkel Samuel Webson. Geliebt, betrauert wegen seines heiteren Wesens, seiner vielversprechenden Begabung, die Tröstung, die dahin schwand, aller Ehrenwert und selbst der Austernschalen, die meine Tante während ihres Badeaufenthaltes am Strande fand, und der leeren Häuser der Seeschnecken. Ich bin das alles wert. Ich wurde an die Westküste getrieben, an einem warmen Tag. Dasselbe. Ja, ich auch. Aber ich bin geboren an einem 4. Januar in einem Haus, halb sonnig und landeinwärts außerhalb der Stadt, auf einer Anhöhe über dem Churnet und an einem Zweige des Trent Mercy Kanals. Nicht weit liegt die Abtei de la Cresse. Ich weiß die Meilen. Und wenn ich auch nicht weiß, wer meine Stadt zur Stadt ernannte und wann... Du weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Ein Schimmer Hoffnung, Webson, dass dich der Himmel kennt. Darauf, ihr Kinder, trinkt mit uns. Wir Kinder... Die Stadt liegt leicht nordwestlich. Verschütte nichts. und meine Mutter sagte, es war ein kalter Nachmittag, als ich zur Welt kam. Das Mädchen hatte Ausgang. Ja, es war schlecht geheizt. Mein Zeichen ist der Steinbock. Vergiss es, Webson. Das Mädchen hatte Ausgang. Aber wenn die Sträuße auf meinem Hügel welk sind, kommt der Pfarrer und legt sie an die Kirchhofsmauer. Er kehrt dann wieder um, macht sich Bewegung und liest die Sprüche auf den Steinen noch einmal. Der Himmel kennt ihn. Dasselbe. Auch bei mir. Doch hier liegt Samuel Webson. Wie ich sagte, geboren, angetrieben und betrauert. Ein Flecken Erde auf einem fremden Feld muss England für ihn sein. Den kennen wir. Das ist ein guter Spruch. Nur von dem Himmel, der mich kennen sollte, steht nichts darin. Höre, Webson. Höre, mein Kindlein. Ich will dir erzählen. Vom Sand, der aufflog, als der Sturm noch leicht war. Und das grüne Moos. Erzähle nichts. Sag, was du sagen willst. Dass wir die Hügel noch heute tauschen, Webson. Noch rasch, ehe der Pfarrer die Sprüche wieder liest. Wer? Du und ich. Und dann? Weshalb? Ist Webson endlich, was er wollte. Mit uns unter dem Himmel. Ein Fremder und einem fremden Stein. Aber meine Tante... Bringt ihre Grenze eine, über dessen heiteres Wesen nichts bekannt ist. Dessen Begabung vielleicht nichts verhieß. Nein, nichts. Und den ja nichts vertraut macht. Mein lieber Bruder, und wenn du Schaden littest, wenn dich der Himmel nicht mehr kennte, weil du unter Websens Stein liegst. Das glaube ich nicht. Nein. Aber wir wollen, damit die Last des Namens und auch der Gladiolen sich leichter teilt, alle 7 Jahre unsere Gräber wechseln. Dann kann auch Webson ruhig einmal in Websens Grube liegen. Gott kennt ihn doch. Meine lieben Brüder. Kommt Sturm? Es kommt. Wir wollen auf unser fremdes Feld zurück. Ja, meine lieben Brüder. So war's. Wir liefen, als die Lichtung frei war, davon, durchquerten rasch das Wäldchen und kamen dann zu Frau Korinke, die bei den Feldern wohnt. Frau Korinke saß vor ihrem Haus und strickte an der Westsee. Der Schatten des Baumes fiel grün über sie. Von Weitem die Turmschatten. Sie hatte ihre doppelte Brille auf und strickte die Westsee olivenfarbig mit einem schwarzen Rand. Die Spatzen lärmten über ihrem Kopf. Dann kam Holger geritten, der im Zorn seinen Kameraden erschlug. Er band sein Pferd am Zaun fest und sprang darüber. Da bist du, Holger. Ja, hier bin ich. Ist es erlaubt? Leg dich nur nieder, hier ins Gras, und störe mir die See nicht. Sie ist glatt gestrickt und soll über die Kanzel. Von rechts wegen heißt es Westsee. Ich weiß. Und ist auch richtiger so. Oder nicht? Doch. Doch, es ist richtiger. Sie wird hübsch, ihre See. Das sagst du oft. Nein, sie wird immer hübscher. Die wahre Farbe und der wahre Namen und keine Bucht mit grobem, nassem Sand, wo Wasser hingehört. Kein Schritt, der sich verliert. So leicht verliert. Erzähle, wie es kam. Da ist nichts zu erzählen. Ich erschlug ihn. So kam. War es nicht Montag? Montag. Und der Weg zum Unterricht noch weit? Der Weg war weit. Und Wind vom Land her? Ja. Und wovon ging die Rede? Vom Mut. Ach ja, vom Mut. Der Mut ist ein zweifarbiges Tuch. Der Mut ist gefaltet über die Dächer und dreht sich nach dem Wind. Nein, nicht. Warum nicht? Bei Ihnen wird alles zu Tüchern. Man könnte Bekassinen darauf sticken. Dunkelrot. Auch zwei oder drei Wolken. Ja, was man alles kann. Aber mir sind die Mutlosen lieber. Mit den grauen Gesichtern. Die Augen Löcher unter Wasser und leer. Die Fische schwimmen aus und ein, auch ganze Schwärme. Schon bei Lebzeiten. Die, die wahre Tapferkeit haben. Schatten über den Dächern. Die keine Höhlen bauen und die bei allen Stürmen als Erste liegen bleiben. Wenn sie so einen bei den Füßen packen und zerren ihn hinter sich her, so schlägt sein Kopf hart auf. Er springt über die Steine, als wäre er fröhlich. Ja, aber das gibt kein Tuch und nicht einmal ein Netz. Das ist zu fein gewebt. Die Falben, die an den Straßen weiden, haben's manchmal um die Köpfe. Aber unser Eins kann da nichts sehen. Auch Bekassinen wären da noch ein zu grobes Muster. Viel zu grob. Gut, dass die Nordsee eine Decke gibt. Die Westsee. Wenn ich den Kopf darunter legen könnte. Nicht, sie verhakt sich leicht. Ihre Westsee. Erzähl zu Ende, Holger. Zu Anfang möchte ich gerne erzählen und sonst nirgends hin. Da, wo die Leute mit den weißen Schuhen auf der Terrasse sitzen und die bunten Segel durch das gedrehte Gitter sehen. Das ist nicht deine Sache. Zu Anfang erzählt der andere. Er war nicht mein Freund. Er hatte viel Vorliebe für Kapitänsgräber, für Hummeln im Jasmin und für die Zahl der Kinder, auch für Namen Erdmute und Erdbiene und Atea, Gondeline. Und Senta, die eine Amme war und mit 20 Jahren starb. Für Kommandeursgräber und für Schlittenhölzer, unter denen die Hühner durchliefen. Und alles unbenutzt. Die Gräser alt und still. Nein. Er war nicht mein Freund. Das schadet ihm nichts mehr. Aber mir? Was soll ich damit? Namen und Gräber, offene Türen im Frühsommer. Jetzt bleibt alles auf mir. Bretterböden und die Lieder vom himmlischen Reich. Als damals der Unterricht wieder begann, war ich fröhlich. Ich hatte noch den Fetzen blau über mir, unter dem ich ihn begrub. Aber wie kam es, Holger? Das sage ich auch. Kam es mit dem Montag oder mit dem März? Mit den Strandnelken, die noch nicht blühten? Oder mit den kurzen Gräsern, die schon heraußen waren? Mit den letzten Dächern, die außer Sicht rückten? Oder mit den Wolken, die so gut in Sicht waren wie das Ende von allem? Ja, wie kam es? Gott, wie kam's? So viel sage ich, und mehr kann ich nicht sagen. Wer sind die zwei dort drüben? Kinder. Hey, ihr, wo seid ihr her? Aus dem alten Dänemark. Weit gelaufen. Es ist mehr, als du denkst. Und er ist aus Paris, aber geboren in Amsterdam. Mit dem Zigeunerwagen durch Flandern gefahren. Hört auf! Wir haben gar nicht begonnen. Habt ihr meinen Kameraden gesehen? Ich glaube, ich sah ihn. Wo? Im Juli. Das ist ein schlechter Monat. Sagt er etwas von Wiederkommen? Nein. Was dann? Er lehnte an der Kirchenmauer und erwartete die Führung. Ist es nicht Juli? Ja. Da will ich gleich zur Kirche hinüberschauen. Gebt mir so lange auf die Westsee Acht. Ja, ja. Das alte Dänemark. Da Da geht sie. Mit ihren Schlüsseln. Da ging sie. Mit ihren Schlüsseln. Und ihr? Ach, nicht mehr viel. Habt ihr dann noch gewartet? Nicht lange. Sie kam nicht wieder. Und Holger? Spielte mit dem Strickzeug. Er sagte nichts mehr. So verließen wir ihn. Nacheinander streifte uns noch das Zirpen der Grillen. Die Blätter alter Zeitungen. Fischgeruch über dem Hafer. Hochsommerwind. So heißt es doch. Die Sonne aus der Laube. Was sagte sie? Die Sonne? Ja. Sie sagte... Sagte... Die Sonne sagte... Carstensen hat mich gefahren. Genau so. Aber seid gerecht. Der Blick war golden und von tiefem Grün umrahmt. War er nicht mehr? Mehr? Nein. Es gab noch Handarbeiten zu kaufen. Gestickte Lesezeichen, Pantoffel, Dünen aus Stroh und täuschend ähnlich. Und so viel Schlittenholz, Kufen und Schwingen. Die hatte einer im Kamin versteckt, der morgen fortging. Ein Ältester. Und niemand fand es, weil es niemand brauchte. Nur einmal kam ein Storch und roch dazu und trieb wieder davon. Die Mütze. Ich meine die Mütze von demjenigen. Sie hing und fand sich. Der Rock? Verging im Gras unter der halben Eiche. Die trieb noch. Er sah Westindien. Aber der Querbalken. Kanzelholz. Er blieb. Wir sahen wenig. Die goldene Schrift über dem Nachmittag. Sahen wir nicht. Wo alles steht, Namen und Sprüche in die Steine gemeißelt. Sahen wir nicht. Das ist zu schwer. Wir hören es immer noch von Holnis rauschen. Jubel und Scheunen. Die Geburten, die folgten. Und Tode im Schlick. Die Pfarrer, Kapitäne, Pfarrersfrauen, mit den Schränken über die Hügel gesiedelt und jeder einzeln auf ihrem Rücken bei der Mittagssonne. Das Wehen in den Sträuchern. Nein, Carstensen hat mich gefahren. Du liebe Sonne. Genug. Kommt jetzt zum Abend. Zum Abend? Da trafen wir Sie wieder, Herr Pfarrer. Richtig. Unten auf dem Strandweg mit einer Dame. Das ist dieselbe, die schon lange Jahre die Gemeindesammlung leitet, trotz vieler Mühen. Die Köchin war auch dabei. Aber das Wetter ist unbeständig, Herr Pfarrer. Es bleibt nicht. Wir müssen uns begnügen. Und was erwarten Sie, meine Liebe? Die Kirschen sind gut herausgekommen. Der Heugeruch ist unverkennbar. Wir werden alle Hände voll zu tun bekommen. Ich hatte einmal alle Hände voll zu tun, als ich, und das die ganze Nordküste entlang, die Krebse, die auf dem Sande zu ersticken drohten, wieder ins Wasser warf. Erinnern Sie sich, Lisbeth, ich verspätete mich damals. Ich erinnere mich. Und kam befriedigt heim. Und das ist schließlich doch das Wichtigste. Nein, die Gesundheit. Herr Pfarrer? Ja. Sie vergaßen damals einen auf dem Sand. Nur einen einzigen. Aber es war der König. Das bedauere ich. Wir kamen nach und warfen ihn hinein. Sehr freundlich. So dass am nächsten Morgen alle zugleich erstickten. Ein Heer. Und ausgesandt gegen die reine Luft. Erhabenes Bild. Es flatterten die Fahnen. Nur, sie hatten keine. Ja, ja, ihr Kinder. Aber die Entdeckung der Schönheit, die Maserung der Panzer, Schatten der Strandgewächse auf dem Sand, Windschatten, Windspuren vom Hafer, die feinen, leichten und im Kreis gedreht, Morgenaufgänge, wie das? Wie das? Ich saß vom Postamt, beim Schreiben meiner Briefe und oft mit einem Blick. Es gibt viele, die mir es bezeugen können, wenn sie auch eben nicht hier sind. Herr Pfarrer? Ja. Es wird jetzt Zeit zur Nacht. Und auch für uns. Aber die Krebse haben Ihnen meinen Orden verliehen, Herr Pfarrer. Aus Luft? Für den geretteten Tag. Ich hätte mir's nicht träumen lassen. Nicht wahr, Lisbeth? Nein, Herr Pfarrer. Jetzt Achtung auf den Weg. Es ist doch nass hier. Man rutscht leicht ab. Und ihr? Wir? Euch fragte ich. Nur noch die Sandmännchen. Mit dünnen Gärten auf den nassen Strand gezeichnet. Den einen Arm oft länger, den anderen kurz. Das taten wir. Und Ohren wie die Esel. Aber nicht aus Sand. Nur wo im Sand kein Sand war, hineingegraben. Ich verstehe. Die Schiffe grüßten sie von fern, wenn es der Mond sich regte. Und einmal stand eins auf und winkte rasch zurück. Das meine. Das meine macht es. Da legte es sich wieder. Später kamen noch zwei schwarze Pferde zu Besuch, den Schlick hinunter, und fragten, wollt ihr reiten? Aber keines ritt. Und die starräugigen Fische auf ihren Kuttern hatten nichts zu staunen. So fielen wir in Schlaf. Gerade noch so hoch, dass keine Flut uns weckte. Hey du, hast du noch Hunger? Durst. Ich hätte gern noch etwas Cricket gespielt. Die Schläger sind im Schuppen. Nein, in der Laube. Rieselt der Sand dir auch so in den Rock? So habt ihr doch nichts mehr gespielt? Wenigstens auf den Rasenplätzen um die Häuser sah euch keiner. Und auch die Nachbarn zu beiden Seiten, soweit ich nach euch fragte. Aber das mit dem Sand, das kenne ich. Das war bei uns, solange wir noch jünger waren, auch nicht anders. Man freut sich auf das Schlafen draußen, im Schatten vor der prallen Sonne, Indianerhügel, Dünengras und wie das alles genannt wird. Und dann ist nichts damit. Der Sand fährt in die Röcke. Der Blick auf die verlassenen Wracks ist verstellt. Und später wird es kalt. Nun, wir wollen diesen Abend feiern. Auch wenn es kein besonderer Abend ist. Mit bunten Lichtern. Vielleicht, dass ich noch einige bei mir finde. Und Lisbeth soll sie in die Sträucher hängen? Ich will gleich nachsehen. Es könnte sogar sein. Schlaft jetzt nicht ein, ihr Kinder. Ich hätte euch so gerne noch manche von den ausgestopften Vogelbälgen gezeigt, die ich, als ich in euren Jahren war und früher, und einiges gefragt. Ich wollte euch erzählen, wie ich den Tag verbrachte. Bleibt mir nicht fort. Und wie es mit den Bienen ging. Ich wollte auch einige von diesen alten Liedern mit euch singen. Die Chöre aus den ungebauten Kirchen, Wächter und Schmiedehäuser. Und das Schlagen der Schatten. Erinnert ihr euch? Und ein kleines Feuer richten. Ihr Kinder, hört mir zu. Besuch im Pfarrhaus. Ein Hörspiel von Ilse Eichinger. Die Rollen und ihre Sprecher waren der Pfarrer Hans Mahnke, die beiden Kinder Maria Häusler und Ina Peters, Lisbeth, die Wirtschafterin des Pfarrers Ortrud Bechler, die Bootsverleiherin Elisabeth Kuhlmann, der Hauptmann Hans Thiemerding, der Soldat Karl Renard, die Dame Lola Mütl, die Flieger Heinz Baumann, Joachim Engel-Denis, Johannes Grossmann und Heinz Schimmelpfennig. Frau Korinke, Erika von Tellmann. Holger, Christian Rode. Ton und Schnitt, Walter Jost und Hannelore Fischer. Regie, Heinz von Kramer. Das war eine Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1963. Zum Abschluss der Sendung für unsere Hörspielfreunde noch einige Hinweise auf weitere Hörspiele in den drei Programmen des Norddeutschen Rundfunks. Morgen, dem 2. September, senden wir auf NDR 2 um 20.05 Uhr ein Kriminalhörspiel von Raymond Chandler, Blutiger Wind. Zum 25. Todestag von Raymond Chandler hat Alexander Eisenreich die Erzählung Red Wind aus dem Jahre 38 für den Funk bearbeitet. Die Regie hat Marianne Terstappen. Morgen Sonntag um 20.05 Uhr auf NDR 2. Am Donnerstag im gemeinsamen ersten Programm von NDR und WDR hören Sie dann das Hörspiel Was halten Sie von Irma Prein? Des österreichischen Autors Franz Hiesel. Das Stück erzählt von den Verwicklungen, die entstehen können, wenn während des Urlaubs im fernen Griechenland unversehens ein Ehemann stirbt und seine Frau sich nicht nur weigert, den Urlaub abzubrechen, sondern vielmehr darauf besteht, die Überführung des Toten in Form einer Aschenurne im Handgepäck zu bewerkstelligen. Donnerstag, NDR und WDR 1, 20.15 Uhr. Also heute in einer Woche, dem 8. September, können Sie dann um 17.05 Uhr die 1982 entstandene Radiofantasie Rrrr von Maurizio Kagel hören. Thema dieses Hörspiels sind die Aufmerksamkeitsschwankungen, die gewöhnlich beim Hören von Musik auftreten. Während der Sendung einer Radiofantasie hält ein Zuhörer einen inneren Monolog, welcher von der Tonbandmusik fortwährend unterbrochen wird. Aus der Mischung von Radiofantasie und darauf reagierendem Monolog entsteht das Hörspiel. Der Sprecher dieses Monologs ist Gerd Hauke, Regie führt Maurizio Kagel. So, das waren die Programmhinweise bis zum Beginn der 18 Uhr Nachrichten. Spielt jetzt das Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks die Sinfonie in einem Satz für großes Orchester von Bernd Alois Zimmermann. Dirigiert Hans Schmidt-Isserstedt.